treues Herz in Liebe vergibt. Da welken die Lilien auf jedem Bild. Da muss in die Wolken der Vollmond gehen, damit seine Tränen die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu und schluchzen und singen die Seele zur Ruh. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, da springen drei Rosen, halb rot und halb weiß, welken nicht wieder aus Dornenreis. Und die Engelein schneiden die Flügel sich ab und gehen alle Morgen zur Erde herab. Und gehen alle Morgen zur Erde herab. Ach Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Ach Bächlein, aber weißt du, wie Liebe tut? Ach unten, da unten, die kühle Ruh. Ach Bächlein, liebes Bächlein, singe nur zu. Ach Bächlein, liebes Bächlein, so singe.